Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Antonio Serrano, Booker T and the MGs, Jimmy Smith, Joan Pau Cumellas, Mariano Masolo, Sonny Terry und Brownie McGee, Big Joe Turner, The Hollywood Flames, Johnny Burnett's Rock'n'Roll Trio, The Cadillacs, The Coasters und Young Hold Unlimited. Thank you. Schlagzeuger Isaac Red Holt und Bassist Eldie Young spielten 10 Jahre von 1956 bis 1966 im Trio des Pianisten Ramsey Lewis. Damals nannte sich das Trio noch Ramsey Lewis and his Gentlemen of Swing. Ab 1958 lief die Band einfach unter dem Namen Ramsey Lewis Trio. In den 10 Jahren mit Ramsey Lewis spielten Red Holt und Eldie Young 19 Alben für das Sublabel von Chess Argo ein. Von 1966 bis 1974 brachten die beiden Bandleader immerhin auch noch 11 Alben zustande. Aus dem Jahre 1967-68 hatte ich mich für das 4. Album The Beat Goes On entschieden und da hatte ich Good Vibrations ausgewählt, ein Beach Boy Klassiker. Im Anschluss von Good Vibration gab es dann ein weiteren Klassiker in einer neuen Version, Sunny Day, das wird den meisten vom Titel her erstmal nichts sagen, aber das war gleichzeitig auch das Originalthema, also die Titelmusik der US-TV-Serie Sesame Street, in Deutsch Sesamstraße, genau die, in der Ernie, Bert, Bibo und Co. verkehrten und wohnten. Wir hörten den Mundharmonikaspieler Antonio Serrano, geboren 1974 in Madrid, von seinem 2017er Tributalbum für den Mundharmonikaspieler und Gitarristen Toots Thielemann aus Belgien. Antonio Serrano lernte unter anderem das Harmonikaspiel bei Larry Adler, einer weiteren Harmonikalegende, mit dem er sogar als 13-Jähriger öffentlich auftrat. Von 2004 bis 2014 war Antonio Serrano Teil der Paco de Lucia Band. Jetzt wird es gleich soulig. Booker T and the MGs von 1971, also dem Spätwerk der Band Melting Pot. Thank you. November 1968 nahm Organist Jimmy Smith für Verve Records das Album Groove Drops ein. Wir hören die titelgebende Eigenkomposition, übrigens die einzige Komposition von Jimmy Smith auf diesem Album, das 1970 in die Top 200 der US-Album-Hitparaden den Platz 197 belegte. Als Kontrast dazu, es gab damals auch schon so etwas wie die Jazz-Album-Charts, da schaffte es Groove Drops auf Platz 13. Die Frage, die sich stellt, mit wie wenig Platten erreicht man eigentlich Platz 1 der Jazz-Album-Hitparade? Produziert wurde das Ganze von Johnny Pate, der schon die Soul-Gesangsgruppe um Curtis Mayfield's Impressions produziert hatte. We'll be right back. Jean Paucomeas kommt wie Antonio Serrano aus Spanien, spielt ebenfalls Mundharmonika, allerdings benutzt er hauptsächlich die diatonische, während Antonio Serrano die chromatische Ausgabe des Instrumentes bevorzugt. Son Suina Blues stammt von 2022 und es folgt darauf ein weiterer diatonischer Mundharmonikaspieler und Virtuose, Mariano Massolo aus Argentinien, I Got Rhythm, die Mutter der Rhythm Changes, digital verewigt im Jahr 2008. Thank you. Hammerts musikalisches Fundbüro fielen bereits die Begriffe diatonische und chromatische Mundharmonika. Zeit, etwas näher darauf einzugehen. Im Prinzip sind das zwei doch recht unterschiedliche Instrumente. Rein äußerlich unterscheiden sich die Instrumente dadurch, dass die chromatische einen Hebel hat, der ermöglicht, den geblasenen oder den gezogenen Ton um einen Halbton zu erhöhen. Also so wird es möglich, alle 12 Töne der chromatischen Tonleiter zu spielen. Das heißt, man kann auf einem Instrument im Prinzip in jeder Tonart spielen. Bei der diatonischen Mundharmonika gibt es unterschiedliche Tonarten, die dann auch noch in unterschiedlichen Tonleitern gestimmt sein können. Die am weitesten verbreitete Stimmung ist die in der Richterskala, allgemein heutzutage als Bluesharp bezeichnet. Sie existiert allerdings schon länger, als die Popularität des Blueses anhält. Mehr bzw. zusätzliche Töne zur jeweiligen Tonart erhält der Spieler durch Ziehen bzw. Überziehen und Überblasen. Das ist nicht so leicht, wie es sich anhört. Generell kann man mindestens auf einer Bluesharp in 5 sogenannten Positionen spielen, also 5 Tonarten. Manche Virtuosen, wie zum Beispiel Howard Levy, schaffen es sogar auf einer diatonischen Mundharmonika praktisch chromatisch zu spielen, aber das können nur sehr wenige. Was ist schwieriger zu meistern? Die meisten würden sagen, die chromatische ist schwieriger zu spielen. Vor Jahren hätte ich da hundertprozentig zugestimmt. Mittlerweile mache ich das nur noch mit Einschränkung. Dem Anfänger kommt natürlich erst einmal die diatonische Mundharmonika mit ihrer anfänglichen Übersichtlichkeit entgegen. Sobald man aber stilistisch über den Tellerrand dann schaut bzw. spielt, kann auch die diatonische Mundharmonika ein sehr komplexes Instrument werden. Jetzt habe ich doch relativ ausführlich über die beiden Instrumente gesprochen. Im Blues und vor allem Country Blues war die chromatische Mundharmonika eine Randerscheinung. Im Country Blues kam sie praktisch gar nicht vor. Und auch Sonny Terry, der braune McGee, hier beim Bessie Smiths Backwater Blues tatkräftig unterstützt, spielte sie nie. Ich habe eine Live-Aufnahme von 1970 ausgesucht. Sonny Terry and Brownie McGee, Backwater Blues, live beim Folk Blues Festival 1970. Thank you very much, wonderful ones. The blues remind me of the past. My past wasn't bad, but it wasn't bad enough to make Brownie want to forget. Bessie Smith died from the want of attention. She made a record of this song I'm going to tell you about. Big Bill Bluesy made one. Lonnie Johnson did it too. John Lee Hooker. T-Bone Walker. Muddy Waters. So many more I could talk. We're all from the same neck of the woods. Just because that backwater was rising, that's why she died. And little is being said about it, I want you to know that water still rises today. That's what made me leave my home. And I'm here to tell about it myself. Thunder and lightning and the wind, the winds begin to blow. Baby, you know it thunder and it lightning and the wind, winds begin to blow. So many people, they didn't have nowhere to go. Oh, no. Don't you know it rains 5 days? People out of the sky, they turn dark and night. Oh, no. People, don't you know it rains 5 days? Oh, God. The skies, they turn dark as night. So many people, so many lost their lives. Oh, Lord. Don't you know the wind was howling? And I could hear poor little innocent children crying. Don't you know the wind was howling? I could hear poor little innocent children crying. It was such a miserable thing to hear. God knows, Brownie almost lost his mind. Sonny, I woke up one morning, buddy. Oh God. I couldn't even get out of my door. People, I woke up early one morning. I couldn't even get out of my door. Don't you know that old backwater was rising? It made me wonder. I began to wonder, God, if there's one, tell me what I'm going to go. That was the morning I thought I didn't have a friend. Yeah. I began to think about creed, color, kind, didn't matter. Just to think that somebody cared, and I saw a little boat coming to my window. Teardrops, happiness can make you cry too. But I didn't worry about that. They throwed my clothes in, and the boat started rolling along. And I realized I was going to safety. That's why I'm here tonight. What you say? People, they rode in a little boat just about 5 miles across the pond. Oh, Lord. People, you know they rode a little boat just about 5 miles. They just throwed my clothes in, and they slowly, slowly rolled old Brownie along. People, you know I went and I stood up on a high, high old lonesome hill. People, you know I went and I stood on that high, that high, oh, lonesome hill. Well, that's when I looked down on the place where I used to live. And I tried to play the blues, but I couldn't help myself. Go rise to the day, too. Jetzt gibt es in Framats musikalisches Fundbüro ein Lied, nämlich Chain of Fools in dreifacher Ausführung. Zuerst aus den frühen 50er Jahren das Original mit Joe Turner, danach eine Doo-Wop-Version des gleichen Liedes von den Hollywood Flames. Die hatten 1957 mal einen Top-20-Hit mit Buzz, Buzz, Buzz. Und der Leadvokalist Bobby Day hatte mit Rockin' Robin als Solist ebenso einen Hit, schrieb dann außerdem noch Over and Over und Little Bitty Pretty One, beides Hits in den 50er Jahren, unter anderem von Thurston Harris. Und last but not least folgt dann die Rockabilly-Version von Johnny Burnett von Chain of Fools, die sich dann aber doch deutlich näher am Original orientiert als die Version der Hollywood Flames. Chains of love has tied my heart to you. Chains of love have made me feel so blue. Set me free. of love have tied my heart to you. Chains of love have made me feel so blue. Well, now I'm just a prisoner. Tell me, what are you gonna do? Are you gonna leave me? Are you gonna make me cry? Are you gonna love me? Are you gonna make me cry? Gonna haunt me until the day I die. Well, if you're gonna leave me, please won't you set me free? Well, if you're gonna leave me, please won't you set me free? I can't stay here with these chains unless you don't stay right here with me. It's 3 o'clock in the morning, baby, and the moon is shining bright. Zu guter Letzt noch zwei Platten aus der Doo-Wop-Ära 1959 und 55. Zuerst die Cadillacs mit Peekaboo, dann die ganz frühen Coasters, zum Teil noch als The Robins unterwegs, mit I Must Be Dreamin' von 1955. Sowohl die Coasters als auch die Cadillacs hatten einige Umbesetzungen im Laufe ihrer Karrieren. So wurden zwei Ex-Cadillacs später Mitglieder der Coasters. Zuerst Leadsänger Earl Speedo Carroll 1962 und 1968 ersetzte dann Ronnie Bright den Coasters Basssänger Willie Dub Jones, dessen Vorgänger Bobby Nunn wir auf I Must Be Dreaming hörten. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Danke für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Frank Matthias. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und nun viel Spaß mit Doo-Wop der 50er Jahre. When you come home from the day. Peek-a-boo, I'm watching you. When you ought to be in school, learning about the golden rule. When you tell a tale that isn't true. Peek-a-boo, I'm watching you. Look in the dark, you see my face. Don't try to hide, I'm every place. Play cool, kind of sweet. I'm gonna give you hot feet. Hope you heard the thing I said. Let it sink in your big heart head. When you damn the soles right off your shoes. Peek-a-boo, I'm watching you. See my face. Ow! Don't try to hide. I'm every place. Play cool, kind of sweet. I'm gonna give you a heartbeat. Hope you heard the thing I said. Let it sink in. Peek-a-boo, I'm watching you. Do the thing you shouldn't do. Peek-a-boo, I'm watching you. Do the thing you shouldn't do. Peek-a-boo, I'm watching you. Do the thing you shouldn't do. Oh, oh, oh. Good to me. Oh, oh, oh, oh. To me. Oh, oh.